herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Regios Wochenzisch, diesmal die Woche 44, 2013, im Rausch. Das wird sich so durch die Sendung ziehen, hoffentlich nicht bei mir, ne? Also höchstens ein Cola-Rausch oder so, aber sonst nix. Aber es ist so ein Faden, der sich eben jetzt hier durch die ganzen Themen zieht, die ich hier recherchiert habe die Woche. Und zwar ganz unbewusst. Ja. Da haben wir zum Beispiel, und ich verspreche euch, dass das in nächster Zukunft nicht mehr so häufig vorkommen wird. Warum komme ich gleich dazu? Die Spionageaffäre. Die ist offiziell angekommen. Ja. Der Skandal, der NSA-Skandal und der, darf man ja nicht vergessen, der Skandal des britischen Geheimdienstes, ja, diese GCHQ-Aktion und ja, als EU-Mitglied schon ziemlich heftig, ja. Aber sie ist, diese Spionageaffäre ist jetzt offiziell in der breiten Bevölkerung angekommen, in den Mainstream-Nachrichten und deswegen gebe ich die auch ab. Ja, an den Mainstream. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht wundern, ja wie jetzt? Ich sage es ganz einfach deswegen, weil es für mich jetzt keinen Sinn mehr hat, weiter darüber mich groß auszulassen, sofern nicht etwas extrem Schlimmes oder bedeutend anderes passiert. Das Ganze, was jetzt hier offiziell in den Medien breitgetreten wird, das habe ich teilweise schon recht am Anfang schon so im Juli gesagt, ja, und das bringt ja nichts, wenn man das immer wieder drauf herumtrampelt, dann tritt man nur auf der Stelle herum, bringt nichts. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass der Ton in den, eigentlich nicht in den Medien, sondern der Ton einiger Politiker, führender Politiker, mir nicht ganz so gefällt. Ja. Es ist eine Sache, wenn ich Sprüche loslasse hier in der Wochensicht oder wenn das eine Zeitung macht, ja, oder Nachrichten im Fernsehen und so weiter. Das ist eine Sache. Wenn aber Politiker, also Repräsentanten unseres Landes, Sprüche ablassen, wie dass man zum Beispiel, und das ist wörtlich, die Verantwortlichen festnimmt, ja, und zur Raison bringt, obwohl das Diplomaten sind, dann muss ich schon sagen, hat das eine neue Qualität. Genauso wie die Diskussion, dass Snowden bei uns Schutz bekommen soll oder bei uns aussagen soll. Ich habe da nichts dagegen, um Himmels Willen, das wäre sogar eine sehr, sehr feine Sache. Aber nur, wenn man die Sicherheit von Snowden garantieren kann. Und die können wir nicht garantieren. Dazu haben wir viel zu viele Spezialeinheiten der USA im eigenen Land stationiert. Die könnten jederzeit Snowden entführen, was zum Beispiel im Fall von Al Masri auch schon passiert ist. Ja. Die deutschen Einheiten bzw. die deutschen Verantwortlichen müssten dann Snowden schützen. Das wäre weit über einem diplomatischen zusammenprallen, sondern das wäre eine handfeste Auseinandersetzung mit Spezialeinheiten. Ich glaube kaum, dass wir oder dass die Europäer beziehungsweise speziell eben Deutschland, wenn die das schützen wollen, dass die so weit gehen sollten, hier eine Auseinandersetzung zu riskieren, die viel weitere Konsequenzen haben könnte. Ihr werdet euch vielleicht wundern, dass ich das sage, aber das, ich denke, das ist, wie gesagt, da gibt's auch Grenzen. Wir wissen jetzt, was los ist und wir können fordern, dass es anders wird. Die Politiker sind da gefragt, aber das ist jetzt in Politikerhand beziehungsweise in der Hand der Mainstream-Medien, die müssen sich da jetzt drum kümmern. Hier weiter zu hetzen, halte ich nicht für sinnvoll und auch nicht für praktikabel, denn somit erreicht man im Prinzip ja das Gegenteil davon. Ja, dieses Spionageabkommen, was das wert ist, wird sich dann auch noch zeigen erstmal. Und ob daran sich gehalten wird, das muss dann eben auch von unserer Seite irgendwie kontrolliert werden, ja. Das kann man so schlecht sagen. Und deswegen ist es halt eben sinnlos, hier das Ganze weiter anzuheizen. Und wie gesagt, die Grenzen müssen schon vorhanden sein, was man dafür riskiert, ja. Und wie weit man damit gehen will. Man kann nicht wegen dieser Geschichte jetzt beispielsweise komplett auf Konfrontationskurs mit den USA gehen, meiner Meinung nach. Da das auch für unser normales Leben dann sehr viele Auswirkungen hätte. Und ich weiß, viele können das sich nicht vorstellen, aber ich weise einfach mal darauf hin, schaut man in die Geschichtsbücher, was passiert, wenn man sich isoliert. Ja. Und ja, die USA ist zum Beispiel abhängig von der EU, aber die EU ist auch abhängig vom Weltmarkt und der wird zum größten Teil von den USA bestimmt. Ja. Da müssen wir knallharte Fragen stellen, ja, knallharte Fakten mal festlegen. Die möchte ich aber jetzt hier nicht weiter ausbauen. Ja. Nur so viel: Freundschaft ist besser als Feindschaft, immer. Ja, das ist natürlich auch für die USA. Und wir müssen dann schauen, dass eben, dass wir auf dem Teppich bleiben. Die Aussagen, wie gesagt, von etlichen Politikern, auch von der CDU, CSU, ja, weniger von der SPD, das wundert mich ehrlich gesagt, die sind schon haarsträubend teilweise und man muss sich schon fragen, sind die Leute wirklich bereit, das zu machen? Warum wird jetzt so massiv reagiert? Ist es wirklich, weil die Bundeskanzlerin abgehört wird? Ich glaube, das interessiert mich einen feuchten Kehricht. Davon bin ich die ganze Zeit auch ausgegangen, dass Staaten sich untereinander auf diesem Level, auf diplomatischem Level, auf Regierungslevel eben zumindest mal begrenzt gegenseitig ausspionieren. Ja, mir liegt die Spionage, die Ausspionierung der Bevölkerung im Magen. Ja. Die muss verhindert werden. Aber das ist jetzt, wie gesagt, in der Hand von den Massenmedien, die vorher das Thema eben nur am Rande behandelt haben. Jetzt sehe ich aber jeden Tag fünf, sechs neue riesenaufgemachte Meldungen über den NSA-Skandal auf sowohl auf den privaten News-Sendern als auch auf der Tagesschau beispielsweise, also öffentlich-rechtlichen heute und so weiter. Und auch in den US-Medien scheint das Thema jetzt angekommen zu sein. Ja. Und da, deswegen sehe ich eigentlich jetzt keine Chance mehr hier oder keinen Sinn mehr da drin, weiter zu hetzen oder irgendwas zu machen. Ich bin's leid, ehrlich gesagt, darüber zu berichten. Und ich sehe jetzt auch keine Veranlassung mehr dazu. Nur noch am Schluss noch die Warnung, ja, man muss die Verhältnismäßigkeit wahren. Man kann nicht eine 50-jährige Freundschaft riskieren. Was heißt riskieren? Man kann nicht eine 50-jährige Freundschaft zerstören, wegen diesem einen Skandal. Das ist unverhältnismäßig, wie ich finde. Und ich denke, man kann sich da, wenn man ruhig und besonnen bleibt, dann doch besser einigen, als wenn man jetzt hier auf den vollen Konfrontationskurs geht. Dafür ist das Thema, ich möchte jetzt sagen, nicht wichtig genug, aber nicht von den Ausmaßen her nicht groß genug. Das sieht man daher, dass sich eben die meisten Bundesbürger hier auch nicht so dafür interessieren, wie wir das vielleicht in der Netzgemeinde hier gerne hätten. Ja. Aber bei uns mag das Thema zwar ganz weit vorne stehen, aber bei den normalen Menschen ist das Thema eher im Hintergrund und das würde jetzt nicht, sag ich mal, irgendwas groß bewirken, sagen wir mal bei den politischen Machtverhältnissen, ja, im Bundestag. Ich glaube nicht, dass das großartig hier was machen würde. Zumal auch momentan alle großen Parteien hier offenbar an einem Strang ziehen. Politische Landschaft würde das nicht ändern. Gut, also damit das Thema erstmal hoffentlich beiseite. Wie gesagt, wenn natürlich was extrem Ungewöhnliches, Schlimmes passiert, was wir nicht hoffen wollen, oder irgendwas herauskommt, das hier von der Dimension her noch größer ist und noch erwähnenswerter ist, dann werde ich das natürlich weiterhin tun, aber jetzt hier dasselbe Thema werde ich nicht nochmal ansprechen. Gut. Google Plus mit Vanity URLs fast für jeden erhältlich, ganz genau. Und das ist natürlich jetzt ein Riesensprung, ja, von so Mainstream-Thema, wupp, zu Google Plus Vanity URLs, ja. Aber für viele trotzdem sehr interessant. Für mich nicht mehr so, ja. Das ist auch eine Auswirkung, die natürlich geblieben ist und es wird sich auch nicht so schnell wieder wegbringen lassen. Also ich bin gegenüber amerikanischen Webdiensten jetzt mehr als skeptisch und suche immer eine Alternative im europäischen Raum. Aber meine Google Plus Seite, die will ich natürlich nicht aufgeben, zumal dort sowieso nur Sachen veröffentlicht werden, die eben öffentlich zugänglich sind, public. Da werden keine Nachrichten irgendwie veröffentlicht, die irgendwie privat geschickt werden oder sowas. Ich krieg dort auch nichts, hoffentlich. Und deswegen ist doch eine ganz schöne Sache, dass ich jetzt zum Beispiel die Domain google.com/plusriocook habe. Ryocook. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich. Und damit etwas, was eigentlich schon viele wollten. Bekommen jetzt viele Vorhaben nur so ganz, ganz wenige überprüfte Accounts bekommen oder eben Firmen. Ja. Leider ist von der Wochensicht her, da habe ich noch keine Freischaltung bekommen. Das heißt, es gibt noch keinen google.com/plus-wochensicht oder sowas. Dauert wohl offenbar, wenn die Accounts werden nacheinander gestellt und muss man mal schauen, vielleicht habe ich Glück und ich krieg auch dafür eins, weil das gilt auch für diese Pages. Und ich finde es gut, dass schon mal die Benutzer jetzt hier relativ schnell, dass es relativ schnell umgesetzt wurde. Und damit würden sich viele freuen darüber, dass sie jetzt auch eine vernünftige Google.com URL haben. Und ohne Witz, das war oftmals auch ein Argument für Facebook statt Google Plus, weil nämlich die Facebook URLs, die sind eben so wie jetzt eben diese Vanity URLs von Google Plus. Da braucht man nur wenige ja, Kriterien zu erfüllen, dann bekommt man so eine Domain und automatisch auch. Und deswegen ist es auch natürlich ein Argument gewesen, wenn jetzt jemand zum Beispiel seine Leserschaft oder so erreichen möchte, da dass er eine vernünftige URL hat bei diesem Dienst, ja. Und nicht mit, was weiß ich, einer ewig langen kryptischen Zahl. Ja, klar, die kann man dann umleiten oder mit Tiny URL oder sowas maskieren. Aber das bringt ja alles nichts. Man möchte einfach eine direkte, native URL haben bei dem Dienst, die aber sich ein normaler Mensch auch noch merken kann, ja. Das ist ja wichtig auch. Ja. Ob das bei mir der Fall ist, weiß ich nicht. Also, naja, Rio werden sowieso die meisten wahrscheinlich mit I schreiben, ja. Was auch ein Klassiker ist, dass ich mit Roy angesprochen werde, Ryo. Aber nein, Rio, Ryo, ja. Ja, aber ich habe mich ja schon dran gewöhnt und ehrlich gesagt, mir doch egal, wie die Leute letztendlich nennen, können sich da was ausdenken von mir, außer es ist schlecht, ja. Also muss ja nicht immer der richtige Name sein, aber wenn mir einen Spitznamen verpasst, ist es auch okay. Aber er muss lieb sein, liebgoldig, ja. Und so, ja, vielleicht eine Figur aus Command and Conquer, ja, das ist immer schön, ja. Command and Conquer, damit komme ich auch zu der nächsten Newsmeldung. Command and Conquer hat ja viel für Furore gesorgt, ja, ein Klassiker bei Echtzeitstrategiespielen und letztendlich wurde es dann auch zu einem fast filmähnlichen Ereignis dann hoch entwickelt, dann mit Ende 2011 wurde dann eben letztendlich ein Spiel genannt, Command & Conquer Generals 2. Ja. Und das sollte kostenlos angeboten werden. Und ja, um eben hier diesem Freemium Konzept hier den Erfolg zu zollen, ja. Also es war dann eben so geplant, dass man eben das Spiel kostenlos bekommt und wer eben wieder Goodies haben will oder zum Aufbauen, zum schnelleren Aufbauen, dann kann man sich eben Zusatzpakete kaufen gegen echtes Geld und so funktioniert das eben und da machen die Firmen gutes Geld damit. Ja. Aber durch die Reaktion, ja, oder sagen wir mal so, durch die schwierige Lage im Moment, ja, hat Electronic Arts jetzt kurzerhand das Projekt Command & Conquer gestoppt. Ja, Tatsache. Und damit wird Command & Conquer auf Eis gelegt. Und die Reaktionen, so schreibt Heise, der Alpha-Phase, also von den Benutzern in der Alpha-Phase, die haben sich eben als nicht so gut herausgestellt. Aber es wird sogar noch schlimmer, das Studio wird sogar geschlossen. Ja? Victory Studios. Und damit geht natürlich ein unglaubliches Franchise, einfach so in Rauch auf. Ja, hab keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Liegt da wirklich keinerlei Zukunft mehr in den Command Conquer Titeln? Das ist schon ziemlich seltsam. Ja. Wird dort schon mal vorgebaut für Blizzards StarCraft? Ich weiß ja nicht genau, ja. Also es kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr seltsam vor, und dass man allein schon wegen dem Namen so ein Franchise einstampft, das ist mir unbegreiflich. Ja, unbegreiflich. Naja, gut. Also wie es weitergeht, bleibt natürlich offen, ja, aber man, die haben ja alle Rechte, klar, aber zunächst mal ist es weg, das Entwicklungsstudio wird eingestampft und damit ist erstmal, kann man wohl sagen, offiziell die Zeit von Command & Conquer abgelaufen, ein Klassiker. Und ich glaube, da werden viele auch hier kopfschüttelnd und resignierend hier eine Träne heulen davon, ja. Die Kommentare bei Heise, da, die sprechen auch Bände, ja. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, komm nicht von mir, ja. EA, fuck you 1 Million Mal. Sind ziemlich sauer, glaube ich, da. Ja. Okay, meine meistgehasste Firma ist nicht RWE, nicht Monsanto, sondern EA. Gut. Alles klar. Naja. Die Gerichte hassen auch, wenn man im Festnetz Flatrate sagt, aber keine Flatrate darunter verkauft. Denn die Telekom hat eine Schlappe einstecken müssen vor Gericht. Das Urteil gegen die Flatrate-Volumendrosselung der Telekom ist ja, schon bezeichnend gewesen. Ja. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gibt sich damit allerdings nicht zufrieden. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann wird sich die Firma überlegen, so Thomas Bratler, ob auch andere Firmen abgemahnt werden müssen, die eben sowas anbieten unter der Bezeichnung Flatrate, aber keine echte Flatrate sind. Ja, Telefonica Deutschland, O2 hat beispielsweise auch sowas angekündigt. Auch die könnten dann unter Umständen mit einer Klage überzogen werden. Und auch die Kunden von Kabel Deutschland, ja, so schreibt Heise, hätten ja ein Tageslimit von 10 GB. Auch das wäre wohl danach nicht mehr legal. Ich kann auch nur hoffen, dass die Verbraucherzentrale da durchgreift dagegen. Denn man zahlt ja auch für diese Flatrate. Wenn die Firmen das nicht finanzieren können, dann können sie ja gern auch andere Tarife anbieten und die Flatrate eben so zu dem Preis anbieten, was sie denken, dass sie das machen. Ja, ob die Kunden dann damit zufrieden sind, das werden sie dann eben mit barem Geld entscheiden, wenn sie dann eben den Anbieter wechseln. Aber jetzt hier so ein Tageslimit einzuführen oder eben eine Datenvolumenbegrenzung bei dem, wenn es Flatrate heißt, das ist nicht akzeptabel, ganz einfach. Ja. Und das Tageslimit von 10 Gigabyte ist heute noch absolut okay, ja, wenn man das mal so sieht. Aber, oder ist das wirklich okay? Na, das wird schon knapp, ja. Eine Linux-Distribution runtergeladen, schon können 4 Gigabyte weg sein, ja. So schnell geht das. Und mit dem TV-Streaming, was da jetzt anliegt, auch in Ultra HD, ja, oder in dem 4K-Auflösung, ja, da ist dann eben ganz schnell mit zwei, drei Filmen und dann ist da das aufgebraucht, ja, und da geht's eben nicht mehr. Und wie gesagt, weil es immer wieder Verwechslung gibt, das Streaming, Video-Streaming ist natürlich legal. Ja, es gibt ja auch eben legale Dienste, die eben das bieten. Sony bietet beispielsweise schon das 4K-Streaming an, ja, oder Ultra-HD-Streaming. Da werden unglaubliche Datenmengen werden da gestreamt. Ja, geht auch nur mit extrem schnellen Anschlüssen. Aber wie man dann zum Beispiel gerade bei Kabel Deutschland beziehungsweise andere Kabelanbieter, die teilweise mit 100 Megabit Anschlüssen werben und sich das auch gut bezahlen lassen, dass die da ein Tageslimit von 10 Gigabyte einführen, das finde ich überhaupt nicht witzig. Und genauso gut könnten die dann auch eine allgemeine Drosselung einführen und eben nur noch 20 Megabit Leitungen anbieten, weil dann können sie sicherstellen, dass eben nicht mehr verbraucht wird pro Tag oder verbraucht werden kann. Unglaublich ist das Ganze und deswegen finde ich gut, dass eben die Verbraucherzentrale hier auch mal dagegen vorgeht und ich kann nur hoffen, dass sie da jetzt eben nicht bei der Telekom aufhören, sondern auch andere Schein- und Lockangebote von anderen Firmen da rigoros bekämpfen. So, jetzt wird's richtig Games-lastig. Ja, Command & Conquer hatten wir ja schon, ja, aber jetzt geht's sogar noch weiter mit Spielen. Übrigens, das noch mal ganz kurz zu der Flatrate. Das ist natürlich nur fürs Festnetz gemünzt. Ja, offenbar darf im Mobilbereich eine Flatrate auch eine Nicht-Flatrate sein und sich auch so nennen. Für mich unlogisch, aber okay, gut, da gibt es anscheinend andere Probleme. So, Spiele. New Super Chick Sisters. Flash Game. Wem sagt das schon was? Yep. Das ist Peters Antwort auf einen großen Konzern, für den ich nicht noch Werbung machen will, weil ich als Veganer verabscheue dieses Vorgehen sowieso bis aufs Tiefste. Ja, deswegen möchte ich den Namen noch nicht mal erwähnen, um keine Werbung zu machen. Die Seite ist erreichbar unter macruelty.com, ja, also Mac-Grausamkeit, auf Deutsch übersetzt. Und da kann man eben jetzt hier das New Super Chick Sisters spielen, angelehnt an das New Super Mario Brothers, ist eigentlich sehr schön gemacht, ja. Vielleicht ein bisschen einfach gestrickt am Anfang, ja. Und die Einwerfung hier, die Erklärung von den Charakteren, die dort herumstehen, ja, und zum Beispiel hier gehe ich jetzt an das eine Hühnchen da und die sagt mir dann: Hi Chiquette, wusstest du, dass der Konzern, ja, in den USA einer der größten Verkäufer von Hühnerfleisch ist und dass sie in den USA veraltete Schlachtmethoden anwenden, die dazu führen, dass die Vögel extrem leiden? Bitte hilf uns. Das hätte man gerne vielleicht ein bisschen besser verpacken. Dennoch finde ich das sehr interessant, was ich da eben hier hier eben ja, das ins Bewusstsein gebracht haben. Und das Spiel an sich ist eigentlich auch gar nicht so mal so übel, ne? Da hat man sogar ein bisschen Spaß dran, das mal durchzuzocken. Und es ist kostenlos, einfach auf die Seite gehen. Also wer sich dafür interessiert, PETA, die Tierschutzorganisation, wenn man so will. Überhaupt, ja. Und da kann man was mal über die Grausamkeiten lernen, die bei so einem Fastfood-Gedöns hier kommen. Nur schade, dass jetzt hier auf einen Konzern das Ganze abgemünzt ist. Ich hätte das ausgedehnt auf grundsätzlich alle Fastfood-Ketten, die Fleisch im Angebot haben. Und damit hier auch mal das ein bisschen allgemeiner gehandelt. Ja. Ich meine, das hört sich schon fast an wie eine persönliche Vendetta Peter gegen diesen Konzern. Das hätte man könne anders aufziehen, meiner Meinung nach. Aber dennoch, das Spiel ist schön, mal probieren. Und ja. Lustig ist es zwar eigentlich nicht, aber aber es ist gut. Xbox One. Die hat ja bald den Start. Am 22. November soll es offiziell sein. Es wird jetzt hier. Es geht Gerüchte um, dass der Termin einfach zu früh ist. Und diese Gerüchte, die überschatten den Start momentan von der Xbox One doch sehr. Xbox One war schon recht früh in der Kritik wegen seltsame Methoden, bei der man der Meinung war, dass die Benutzer abgehört werden könnten. Dadurch zum Beispiel, dass die Konsole immer an ist und man die quasi auf Zuruf starten kann. Da ist dann Xbox wieder, oder Microsoft wieder etwas zurückgerudert, ja. Und man hat nacheinander alles Mögliche wieder eingestampft, was man eigentlich als Funktionalität verkaufen wollte, vermarkten wollte. Auch hier das Ganze mit der Online-Zertifizierung und mit dem Tausch der Spiele beziehungsweise mit der Weitergabe der Spiele an andere. Ja, da gab es auch große Schwierigkeiten. Also heutzutage, oder es ging eigentlich immer noch so, dass man zum Beispiel Spiele, die auf dem Datenträger sind, eben weitergeben kann, ja, an die entsprechenden Bekannten, ja. Und die können das spielen und dann kriegt man es eben so wieder zurück, so wie es eigentlich sein soll, mit Büchern, mit Musik und so weiter. Ja, so sollte man das machen können. Sony hat dann recht früh bei der PS4 gesagt, ja, wir machen das auch so. Ja, wahrscheinlich auch unter dem Eindruck, weil nämlich Xbox bzw. Microsoft dann einen Sturm der Entrüstung von den Spielefans bekommen hat, ja. Und das hat dem Start oder dem Image der Xbox One schon mal einen gewaltigen Knacks gegeben. Und nun eben jetzt weitere Gerüchte, dass die Software Development Kits beispielsweise noch nicht mal richtig fertig sind. Und dass viele Bugs an allen Ecken und Enden vorhanden sein soll. Zum Beispiel Fehler bei der Voice-over-IP-Integration, ja, beim Party-Chat und es soll Verbindungsschwierigkeiten geben, so schreibt giga.de, und auch die Bugs bei den Freundschaftsanfragen und ein riesiges Sammelsurium an Problemen, die es da momentan geben soll. Und ich muss schon sagen, sollte sich das bewahrheiten und die Xbox in diesem desolaten Zustand ohne richtiges Development Kit ausgeliefert werden, dann werden die Starttitel nicht gerade optimal sein, beziehungsweise die Titel danach etwas länger auf sich warten lassen. Ja, also mir wird's da schon ein bisschen Angst, ja, wenn ich das lese. Dann kann man nur hoffen, dass solche großen Entwicklungsstudios wie DICE beispielsweise rechtzeitig Zugang bekommen haben oder vielleicht andere Tools haben, die noch nicht offiziell für die normalen 0815-Entwicklerschmieden zur Verfügung stehen. Denn ansonsten kann ich mir vorstellen, dass Top-Titel dann erstmal nicht so toll aussehen. Möglicherweise ist das auch ein Grund, warum viele Top-Titel eben noch gar nicht angekündigt sind für die neue Konsolengeneration. Ja, und das hier zum Beispiel bei Battlefield 4 steht hinten auf der aufgelistet auf der Packung noch die Xbox 360. Kein Wort von der Xbox One. Natürlich, es wird eine Xbox One-Version kommen, nur wann und wie die dann aussehen wird, das müssen wir mal dann abwarten. Ich wäre da jetzt sehr, sehr skeptisch. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Und ja, für die Xbox One, für Microsoft wäre natürlich ein Start mit in einem solch desolaten Zustand bei der Masse an Kritikern, die jetzt dem Start sowieso schon ziemlich übel gegenüberstehen, wäre das eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Also das könnte der Xbox One definitiv die Marktführerschaft kosten. Ja, es gibt ja einen harten Kampf zwischen PS4 und Xbox One. Aber im Moment sehen alle die PS4 weit vorne, auch technisch datenmäßig. Und wenn jetzt noch das dazu kommt, dann wird der Kauf wohl eindeutig zugunsten von Sony ausfallen. Ich glaube nicht, dass das die Xbox One auch nochmal aufholen kann. Ja, also die haben alles vermurkst bis jetzt, was man vermurksen kann. Wenn jetzt auch noch der Launch vermurkst wird mit Bugs und solchen Problemen, dann ist es meiner Meinung nach endgültig vorbei mit der Xbox One. Die sollten gleich sich ans nächste Projekt ransetzen. Da wir jetzt schon mal bei Spielen sind, ich habe es auch auf Giga habe ich es auch gefunden. Also, wenn ihr eure Oma mal GTA 5 spielen lässt, dann kann es passieren, dass ihr ein Monster hochzüchtet, ja. Was hier abgeht, in dem Video hier bei der British Gas Rampage, das ist echt nimmer normal. Also, die Frau schlägt einfach wahllos harmlose Passanten zusammen, ja, schießt Leute um, den Helikopter, ich sehe mir das Video gerade an. In den Helikopter und schießt schreiend alles kaputt, was in den Weg kommt und auch was nicht im Weg ist. Überschüttet Leute mit Benzinkanistern und zündet den dann an. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal hier. Meine Nerven. Oh Mann. Seht euch das Video mal selbst an, also. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste es als Kuriosität der Woche gelten. Stirb, stirb, stirb, schreibt sie im Hintergrund. Also, tut mir leid, ich muss jetzt abbrechen. Schon lache ich mich doch kaputt. Oh Mann, also bei jedem, wenn das jetzt ein Jugendlicher machen würde, hätte ich Angst, ja. Aber das ist eine Dame, die hat die 80 schon überschritten und die lässt da die Sau raus, weil nämlich die Gasrechnung teurer geworden ist. Ne? Es scheint eine Britin zu sein. Ne? Und tja, da lässt du halt mal die Wut aus an GTA. Ja? Also mit GTA lässt du da mal die Wut raus und Hilfe. Ich glaube, die britische Regierung sollte sich wirklich überlegen, bevor nochmal irgendwelche Gasrechnungen erhöht werden, ja, oder die Firmen in Großbritannien, weil sonst kann man da wohl nichts mehr garantieren. Ja. Das ist wirklich heftigst. Schaut's mal an, ich hab's in den Shownotes verlinkt. Ich ja, muss unweigerlich sofort lachen, wenn ich das sehe. Dann etwas, was die Nintendo-Welt geschockt hat die Woche. Der Vater von Mario und Co., Miyamoto, ja, der hat jetzt klipp und klar gesagt, das nächste Mario-Abenteuer wird ohne ihn auskommen müssen. Er wird da nicht mehr in der Entwicklung mitmachen. Ja, er will zwar noch weiterhin die Entwicklung der Titel im Auge behalten, aber er macht nicht mehr aktiv mit und überlässt es anderen Teams, die dafür qualifiziert sind bei Nintendo, und damit schockt er auch viele Nintendo-Fans, die eigentlich nur noch von diesem Kult um Miyamoto und Mario quasi leben. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also Nintendo hat mit der Wii ja eine riesige, riesiges, ja, wie soll man sagen, riesiger Brett im Stein gehabt, ja. Entschuldigung, Stein im Brett gehabt, ja. Und war ja auch dann lange Zeit mit der Wii auch Marktführer. Das Unmögliche möglich gemacht, nachdem Sony klar Marktführer war, war auf einmal wieder Nintendo Marktführer. Aber sie haben es nicht geschafft, das Momentum rüber zu retten auf die Wii U. Und die Wii U ist, das glaube ich, kann man durchaus sagen, sang- und klanglos untergegangen. Bis jetzt. Ja. Und die neuen Konsolen sind noch nicht mal auf dem Markt. Die Wii U kam einfach viel zu früh. Und die Next-Gen-Konsolen wie PS4 und Xbox One, die kommen eben jetzt erst auf den Markt demnächst. Und keiner wird mehr über die Wii U berichten. Und ich weiß nicht, Nintendo hat da einen ganz, ganz krassen Fehler gemacht. War vielleicht auch dazu gezwungen, als erst das so früh auf den Markt zu drängen, hat dann aber eben es nicht geschafft, die nötigen Entwicklungsstudios auf die Seite zu ziehen, oder wollte es auch nicht auf die Seite ziehen. Das kann natürlich auch sein. Nintendo hat ja da auch eine Prämisse, dass eben nicht jedes Spiel so beliebt ist auf der Konsole. Die Leute sehen das natürlich anders, aber Nintendo möchte nicht jedes Spiel auf der Konsole haben. Schon hätten wir vielleicht auch mal einen GTA-Titel auf der Wii gesehen, ja. Aber nein, es kam eben keiner in diesen aus diesem Bereich, und das war dann eben eine schwierige Sache. Jetzt kommt die neue Wii U, es war kein Starttitel vorhanden, ja, und somit hat Nintendo eben definitiv ein Problem erzeugt, und das kostet jetzt natürlich alles. Also Nintendo, ich bin gespannt, wie es in den nächsten ein, zwei Jahren weitergeht. Ein paar Erfolge feiern sie gerade momentan mit dem 2DS. Ja, erstaunlicherweise wird der in England gerade ausgezeichnet verkauft. Ja. Aber jetzt eben der nächste Schock, Mario ohne Miyamoto. Was wird das? Wird das noch Mario sein? Ja, wie wird es aussehen? Wie sind die Ideen? Wir haben ja immer gesagt bei den Mario-Spielen, Mensch, der Miyamoto, was raucht denn der, dass der solche Games macht? Die sind gut, ja, aber wie kommt man auf solche Ideen? Da muss man doch zugedröhnt sein. Das war halt eben eine Spezialität von Miyamoto, und jetzt ohne ihn, wie wird das? Sind die anderen Nintendo-Mitarbeiter genauso zugedröhnt wie Miyamoto? Ja, also virtuell zugedröhnt. Oder nicht? Das ist die Frage. Und damit bin ich wieder am Ende der Rios Wochensicht. Ja. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Informationen habt, dann her damit. Ihr findet mich unter Google Plus Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben, und dann findet ihr die Page dazu. Oder ihr könnt mal eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com. ryo@thenetcast.com, die könnt ihr auch verschlüsseln mit GBG. Der Key ist ebenfalls auf der Seite bereit zum Download, und da könnt ihr mir dann sichere Mail schreiben. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif, und ja, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!